nach Dosenhausen, denn hier findest du jeden Scheiß. In Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis. Ich befinde mich unweit von Dosenhausen, einem unscheinbaren Vorort am Rande der Multigroßstadt zwischen Petmetropole und Nano Nirgendwo. Irgendwo auf dem Land und im Land, Dosendeutschland, um genau zu sein. Hier steht ein altes verlassenes Studio, ein Lost Place quasi, genau wie Dosenhausen selbst, den ich zufällig und rein virtuell entdeckt habe. Genauso tot und seelenlos war ich selbst. Eine Handpuppe, einst gekauft, um Kinder zu bespaßen, staubte ich verloren und in mich zusammengesunken auf einem Wohnzimmerstuhl ein. Nur manchmal setzte man mich auf das Sofa, wenn der Stuhl benötigt wurde. Oder wenn TJ einen Protagonisten für ein Foto brauchte. Aber wenn er seine Hand in meinen Kopf steckte, erwachte ich zum Leben. Dann war ich wahr. Denn jetzt bin ich der Jack. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mike, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. So, jetzt wisst ihr erstmal Bescheid. Als Abschlussschmankerl gibt's jetzt als deutsche Erstaufführung eine audiophile Höchstleistung gratis. Frei nach dem Motto: Scheiße kann man nicht polieren, aber wenn man sie schön feucht hält, glänzt sie trotzdem. In dem Sinne, bis bald, euer DJ. Du liest vielleicht das Listing nicht, drum lese ich diesen Text für dich. Von 42 Nanodosen, recht hoch platziert in Kletterrosen. Denkst du vielleicht grad an mich, den FTF, den kriegst du nicht, den hat der Owner selbst vergeben, so ist das halt im Kascherleben. Er hat's natürlich nicht gelockt, hat keinen Pfund im Web verblockt. Du kriegst dafür kein Souvenir, denn diese Schmach, die gönnte dir. 42 Nanodosen, 3 Meter hoch in Kletterrosen, hat er erst dunkelgrün lackiert und dann im Dornenfeld drapiert. 42 Nanodosen mit Inhalten aus Zellulosen halten Kotschnitzel dir bereit, damit man sich aufs Final freut. Du musst sie schließlich alle finden, fürs Treppchen muss man sich halt schinden. Die Haut zerfetzt, das Blut das rinnt, weil man sonst nicht das Final findet. Die Kascher waren stark pikiert, fühlten sich ziemlich schikaniert. Es waren doch nur Nanodosen, recht nett platziert in Kletterrosen. Das Ganze nennt sich Mystery, die letzte Dose findet man nie.